so die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Grad als ob Engel eines singen, wieder von Frieden und Freud. Wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Und wenn die Glocken dann klingen, gleich sie das Christkindlein hüt, tut sich vom Himmel Dorne schwingen, eilet hernieder zur Erde. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Klinget mit lieblichem Schalle über die Meere noch kalt, dass sich erfreuen doch alle selige Weihnachtszeit. Alle dann jauchzen mit frohem Gesang, alle dann jauchzen mit frohem Gesang, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde